Kreuz auf dem Putzhund. Veteranen aus vergangenen Tagen, die heute noch groß und klein versauen. Ausgelassene Heiterkeit, 30 Jahre und noch lange nicht am Ziel. 30 Jahre mit Gott und der Welt entschreit. Kraft durch Freude ist unser Lebensstil. Drum lassen wir die Gitarren klingen und zeigen euch, wo der Hammer hängt. Bis zum Ende werden wir unsere Lieder singen. Mit großer Fresse bekommt man nichts geschenkt. Uns denken auf die alten Tage. Deutschland sieht das Interesse, ist wieder da. Und der Polizei.